Teil 1 Die Geschichte fing damit an, dass der junge Baron Henning bei einem Künstlerball eine Dame kennenlernte, die sich Lucy nannte und durchaus rätselhaft blieb. Sie war mit einem schwedischen Herrn gekommen und später wieder mit ihm verschwunden. Man wusste von beiden nichts Näheres. Lucy war nicht eigentlich schön, aber wie von allen Sachverständigen festgestellt wurde, ungemein reizvoll, mit einem weißen, sanften Gesicht und einem Mund, der eher zu frechen und pikanten Zügen gepasst hätte. Er war auffallend rot und die Oberlippe kurz, so dass die Zähne stets ein wenig herausfordernd zum Vorschein kamen. Eben in diesen Gegensatz verliebte sich Henning, aber nachdem er einmal mit ihr getanzt hatte, gelang es ihm nicht, ihr mehr nahe zu kommen und die Bekanntschaft, wie er es gewünscht hätte, festzulegen, so dass eine Fortsetzung folgen konnte. Er wurde sich nicht einmal klar, in welche Sphäre sie einzureihen sei. Vielleicht in die zweifelhafte. Es konnte aber auch ein junges Mädchen oder eine verheiratete Frau sein, die im Rahmen des zwanglosen Festes über die Stränge schlug. Der Schwede behandelte sie korrekt und anscheinend mit Hochachtung. Sie zeigte auch einwandfreie Manieren, tanzte aber wie toll, völlig hingerissen, man hätte beinahe sagen können disparat, und gegen Schluss des Balles, als die Stimmung den üblichen Höhepunkt vor Schluss und Aufbruch erreichte, schwang Lucy, die Fremde und Undefinierbare, sich mit Hilfe ihres Kavaliers auf den Tisch, an dessen Ende Henning mit seiner Gesellschaft saß, und tanzte einen raschen, wirbelnden Tanz, sprang leichtfüßig wieder herunter und war dann endgültig verschwunden. Henning war schon müde und saß da in einer Art von Betäubung. Er sah nur die leichten, wirbelnden Füße in den zierlichsten Schuhen und durchsichtigsten Strümpfen, die man sich denken konnte, die schwarze, funkelnde Seide ihres Kleides, das sich raschelnd drehte, und sah von unten herauf in das schon erwähnte sanfte Gesicht mit den dunklen Augen und dem impertinenten Mund. Dann stand er noch eine Weile vor dem Hotel, während die Gäste sich allmählich verliefen und die Autos nach allen Seiten davonstoben, und ging schließlich nach Hause, um bis zum nächsten Nachmittag zu schlafen. Er wohnte damals mit seinem Freunde, dem Dr. Burmann, zusammen, der das Fest nicht mitgemacht hatte, denn er war ein vielbeschäftigter Arzt und noch spät zu einem Kranken gerufen worden. Mit einigen Stoßseufzern über den ewigen Zwang seiner Berufspflichten warf er sich in den Sessel, als man sich gegen 5 Uhr zum Tee zusammenfand, und hörte dann nachdenklich Hennings Bericht an. Der lag lang hingestreckt in seinem Schaukelstuhl, den er jeden anderen Möbel vorzog, ein wenig übernächtigt und so nervös, dass er jedes Mal zusammenfuhr, wenn es draußen klingelte. Das aber geschah des Öfteren, denn die beiden Junggesellen machten sozusagen ein Haus. Außer den Konsultationsräumen im Parterre hatten sie eine umfangreiche Etage inne und sahen gerne ihre Bekannten bei sich. Die damit verbundenen Äußerlichkeiten wickelten sich in guter Ordnung und ziemlich unmerkbar ab. Eine tüchtige Wirtschafterin, die fast nie zum Vorschein kam, sorgte für den Haushalt. Und die sichtbare Bedienung lag dem alten Diener Josias ob, den Henning sich von daheim mitgebracht hatte und der mit seinem weißen Haar und Bart aussah wie ein greiser König, der seine Krone verloren hat. Und schließlich gab es noch Frau Käthe, Burmanns platonische Freundin, wie sie selbst sich gerne nennen hörte, da sie gleichen Wert auf ihre Bewegungsfreiheit wie auf ihren guten Ruf legte. Sie hatten sich schon als Kinder gekannt und pflegten seitdem eine Art geschwisterlicher Beziehung. So ging sie unbekümmert aus und ein, sah ein wenig nach dem Rechten und spielte gelegentlich, wenn man Gäste einlud, die Hausfrau oder, wenn der Doktor schwierige Patienten hatte, auch die Empfangsdame. Im Übrigen war sie früh Witwe geworden und hatte keine Lust, sich wieder zu verheiraten. Sie kam denn auch heute, fiel mitten in das Gespräch der beiden Freunde hinein und erklärte in ihrer heiteren, energischen Art, sie merke wohl, dass sie störe, aber es fiele ihr nicht ein, wieder fortzugehen. Im Gegenteil, man müsse ihr helfen, diesen trostlosen Regensonntag totzuschlagen. Damit hatte sie auch schon ihren Pelz mitten ins Zimmer über einen Stuhl geworfen, sich einen bequemen Sessel dicht an den Ofen geschoben und verlangte Tee, einen guten, heißen Tee mit Arak. Der alte Josias, der sie tief und stumm verehrte, beschleunigte seine feierlichen Bewegungen, bis alles Nötige am Platze war, rollte den Teetisch herbei, schenkte ein und verschwand. »So, jetzt geht es mir schon besser«, sagte Frau Käthe. »Und jetzt soll es meinetwegen weiterregnen. Aber zu Hause, mir war heute zumut wie einer richtigen einsamen Witwe, die eigentlich in die Kirche gehen sollte und nachher Wohltätigkeitsbesuche machen.« »Und stattdessen kamen sie zu uns, zu den Armen im Geist, mit der gütigen Absicht, uns etwas aufzuhellen.« »Er tut uns Unrecht«, sagte Burmann, »denn gerade heute können wir dir etwas Besonderes bieten, Käthe. Wir haben ein neues Thema.« Henning machte eine ablehnende Handbewegung, aber der andere fuhr unerbittlich fort. »Ein ganz neues Thema, wenn es auch das ewig alte Lied ist.« »Oh, wie langweilig«, meinte Frau Käthe. »Also, Liebe, hat sich wieder einmal einer von euch verliebt? Das ist doch nichts Neues.« »Freilich etwas Neues und ganz Ungewöhnliches, denn Henning ist seit gestern Nacht in ein Phantom verliebt und wird, wie ich ihn kenne, nun diesem Phantom nachjagen, wie er bisher wirklichen und realen Frauen nachlief.« »Wetten, dass sie es auf mich abgesehen hat?« sagte Henning. »Als sie anfing zu tanzen, hat sie mir einen Blick zugeworfen und als sie aufhörte, eine Bewegung mit der Hand. Aber dann verschwand sie. Ich werde sie schon wiederfinden, wenn ich nur wüsste, was sie mit dem verdammten Schweden zu tun hat. Nun, vermutlich hat sie eine Liaison mit ihm.« Henning stöhnte, und Frau Käthe begann nun viele Fragen zu tun. Sie wollte alles ganz genau wissen und wurde geradezu ärgerlich über die Unterbrechung, als es draußen klingelte. Zwei-, dreimal rasch hintereinander. Dann steckte der alte Diener den Kopf in die Tür. »Fräulein Nini«, meldete er vorsichtig und sah seinen Herrn fragend an. »Wegschicken, Josias! Ich bin heute durchaus nicht zu sprechen.« Und während das geräuschlos und taktvoll ausgeführt wurde, stöhnte er wiederum ein wenig. »O Gott, wie bin ich all diese Ninis und Lulus müde! Sonntagnachmittag, Dämmerung, Langeweile. Pardon, ich nehme an, dass ihr beiden nicht hier wäret. Und dann so ein herziges Gesichterl mit einem großen Hut oder einem winzigen Hut. Und das setzt sich dann ans Klavier und will mich aufheitern und singt seine Couplets, ein rührsames Volkslied oder je nach dem Niveau auch etwas anderes und will soupieren. Du bist heute absolut wie der Lebemann in einem mittelmäßigen Salonstück«, sagte Burmann. »Schau ihn nur an, Käthe, wie er da sitzt, den Kopf etwas hintenüber, die Haltung müde, die Augen vor lauter Blasiertheit, nur noch zwei schwarze Ritzen und fort mit den Ninis und Lulus zum Teufel!« »So, hör doch endlich einmal auf, von mir zu reden.« »Ja, lass ihn in Ruhe. Mir gefällt er heute viel besser als sonst.« Und Frau Käthe rückte ihren Sessel ganz dicht zu Henning heran. »Ja, sehen Sie, Baron, unser lieber Hans Burmann ist ein langweiliger Mensch mit seiner Praxis und seinen Zielen, aber wir haben noch Sinn für Romantik und verstehen uns viel besser. Schade, schade, dass Sie sich nie in mich verliebt haben und ich hier im Hause nur respektiert und gern gesehen werde. Aber wie es nun einmal ist, kann ich mich gut hineindenken in diese Geschichte. Es gefällt mir, dass Sie sich in diese unwahrscheinliche Lucy verliebt haben, dass gerade Sie endlich einmal hinter einem Phantom herlaufen wollen. Ein Phantom mit einem verdammten Schweden. Das ist sehr hübsch. Ach Gott, schon wieder ein Besuch. Diesmal wird's wohl die Lulu sein, meinte Henning resigniert. Und es war gerade so nett, ihnen zuzuhören. Er küsste ihr die Hand. Es hatte wieder geschellt, aber diesmal viel zuversichtlicher als vorhin. Ninis Position war schon seit einiger Zeit ins Schwanken geraten, und das gab sich auch in ihrem leicht vibrierenden Anläuten kund. »Der Herr Vetter und Fräulein Hedi«, meldete Josias mit wohlwollendem Lächeln, und schon brachen die beiden Angekündigten mit geräuschvollem Vergnügen ins Zimmer ein, ohne erst abzuwarten, ob sie willkommen waren oder nicht. Es waren Burmanns Vetter Georg, ein 18-jähriger Gymnasiast, und seine Freundin Hedi, die kaum 17 zählte. Die zwei liebten sich, machten hier im Hause kein Geheimnis daraus und wurden wohlwollend protegiert und geduldet. Es war nichts dabei zu machen, auch wenn die Älteren ihre Bedenken hatten. Sie waren viel zu überzeugt von ihrer guten Sache und ihren Rechten an das Leben. Man versuchte wohl, hier und da, pädagogisch auf sie einzuwirken, aber es nützte gar nichts. Sie liebten sich und basta. Sie fanden es herrlich und wollten keinen Moment verlieren und basta. Georg war seinem Äußeren nach ein hübscher Durchschnittsjunge aus guter Familie, Hedi brünett und lebhaft, aus wohlhabendem Parvenu-Milieu und nach dem, was sie erzählte, jedenfalls darauf berechnet, nach einer sorgfältigen Erziehung eine gute Partie zu machen. Sie wollte gleich anfangen, von ihren neuesten Eskapaden und Gaunerstreichen zu erzählen, aber es war heute keine Stimmung dafür. Man ließ sie nicht recht aufkommen, versorgte sie nur mit Tee und Süßigkeiten und fuhr fort, von Lucy und dem gestrigen Fest zu sprechen. »Recht so, Henning«, sagte der kleine Georg, als er erfasst hatte, worum es sich handelte. »Machen Sie nur einmal ernst und stecken Sie Ihr Rouet-Leben auf. Das ist ja langweilig, das ist ja unschön. Grad vorhin sind wir Ihrer Nini begegnet. Sie haben sie wohl weggeschickt. Und dann läuft sie zu einem anderen, um den Abend totzuschlagen. Das ist vielleicht nicht schön von ihr, aber Sie machen sie eben auch nicht glücklich.« »Was wissen denn Sie davon, Sie dummer Bub?« Georg und Hedi sahen sich nur an und platzten vor Lachen. Sie saßen da und tranken alle süßen Schnäpse aus, die sie nur erreichen konnten. Oh, sie kannten das Leben und waren überzeugt, alle anderen seien nur elende Stümper. Später bestürmten sie Burmann um Geld. Sie brauchten immer Geld. Sie mussten Auto fahren, um nicht gesehen zu werden. Und heute wollten sie gemeinsam zu Abend essen, denn Hedis Eltern gingen aus. »Kinder, Kinder«, sagte Burmann und warf ihnen ein Goldstück zu, das die Kleine geschickt auffing. Aber sie wurde dunkelrot dabei. »Wär's hingefallen, so müssten wir darauf verzichten, Herr Doktor. Ich kann mir doch nicht so Geld hinwerfen lassen wie eine... Und Georg erst recht nicht, wenn ich dabei bin.« »Eine feine Lektion, Hedi. Ich will's mir merken. Bleiben Sie nur bei diesen Empfindungen, damit es nicht einmal schief geht mit Ihnen.« »Das wird es nie. Dazu bin ich viel zu gut erzogen.« Sie lächelte vergnügt und ein wenig zweideutig zu Georg hinüber. Der wurde verlegen. »Du könntest es mir tatsächlich ebenso gut in die Hand geben, Hans, oder auf den Tisch legen. Und außerdem reicht es nicht. Wir müssen Chambre séparée nehmen. Man kann überall Leute treffen.« »Nein, hört einmal, das ist doch etwas reichlich«, protestierte Käthe, die sonst diesem Fall ein wenig ratlos gegenüberstand. »Du, Georg, musst doch an Hedis Ruf denken.« »Ich heirate sie ja.« Sie bekamen nun noch ein zweites Goldstück, welches diesmal in aller Form überreicht wurde, und zogen beglückt von dannen. Es ging jetzt schon gegen Abend. Der Regen rann immer weiter gleichmäßig und ermüdend an den Fenstern nieder. Man hörte die beiden jungen Leute auf der Treppe noch lachen, bis die Haustür drunten ins Schloss fiel, und lauschte ihnen unwillkürlich nach. Burmann war aufgestanden und wanderte im Zimmer auf und ab. Dann machte er vor einer Etagere Halt, auf der einige indische Nippes standen, und betrachtete sie anscheinend mit gespannter Aufmerksamkeit. »Hast du etwa wieder Verantwortungsgedanken?« fragte Henning. Nein, Verantwortung stimmt nicht ganz. Es ist nur so ein dummes Gefühl. Ich hätte mich lieber nicht darauf einlassen sollen, in diesem Babyroman den Mitwisser zu machen. Ich spiele da wirklich eine ungeschickte Rolle. Für die beiden bin ich der ältere Vetter, dem man blind vertraut und Geld abknöpft. Dafür darf ich dann, wenn's einmal hapert, mit ihnen durch dick und dünn gehen. Und den etwaigen Eltern gegenüber. Stellt euch nur den Fall vor, dass etwas aufkommt oder es irgendein Malheur gibt. Er machte eine ironische Grimasse. Ich bin es so gewöhnt, tadellos dazustehen, und ihr habt alle nichts Besseres zu tun, als mich jeden Augenblick in eure, Verzeihung, zweifelhaften Abenteuer hineinzuziehen. Ich doch nicht, rief Käthe empört. Nein, du machst eine rühmenswerte Ausnahme. Wenn du welche hast, weiß man wenigstens nichts davon. Ihre Blicke trafen sich einen Augenblick, und Burmann fühlte eine plötzliche Neugier in sich aufsteigen, ob diese immerhin hübsche und unabhängige Frau, die er wie eine Art Schwester betrachtete, wohl wirklich so ungestört und ohne Erlebnisse ihren Weg ging. Aber dann bemerkte er, dass Henning ihn fragend ansah, und kam wieder auf seinen Gedankengang zurück. »Nein, mir ist nicht ganz wohl dabei, denn nach meinen bisherigen Erfahrungen gehen die meisten Abenteuer schlecht aus, wenigstens die der anderen, mit meinen eigenen Angelegenheiten. Es bleiben eben immer Angelegenheiten, habe ich im Ganzen weder Glück noch Pech. Das verläuft alles so schön friedlich und mittelmäßig, wie es sich für einen normalen Bürger gehört.« »Meinst du denn, Hans, dass diese beiden Kinder?« fragte Käthe. »Kinder? Gott, das ist immerhin seine 17 oder 18 Jahre alt und geht, wie du siehst, ohne Gardedame im Chambre séparée soupieren. Was soll es da nützen, sie zu warnen?« »Nein«, sagte Henning, während er von seinem Schaukelstuhl aus etwas schläfrig jeder Bewegung seines Freundes folgte. »Andere zu warnen ist die überflüssigste und sinnloseste Beschäftigung, die je erfunden wurde. Vor was, um Gottes Willen, willst du denn mich oder die beiden glücklichen Krabben warnen? Vor dem Unheil, das aus jeder Freude entstehen kann, einerlei, auf welchem Gebiet man sie sucht. Sobald man daran denkt, ist ja auch die Freude hin, wenigstens die richtige, unbefangene.« Er hob die Arme und dehnte sich weit hintenüber mit einem fast verächtlichen Ausdruck um die Lippen. »Dann warne lieber gleich vor dem Leben in Bausch und Bogen. Das Leben ist ja so bedenklich und riskant, auf Schritt und Tritt.« »Sie reden ja ganz weltschmerzlich, Henning. Das ist wieder eine neue Nuance bei Ihnen.« »Nein, nur angeödet, teure Frau Käthe. Vor allem liegt mir der Brief von meinem alten Herrn im Magen. Sie wissen ja, er hat sich wieder verheiratet und fängt an, mich mit kleinen Stiefbrüdern zu beglücken. Ich gönne es ihm von Herzen, aber meine Situation wird sich sehr verändern, und darüber hält er mir jetzt ausführliche Vorträge. Vorläufig sind es nur Briefe, aber die unangenehmen Tatsachen werden schon folgen. Sehen Sie, Hans Burmann hat vorhin gesagt, er sei gewöhnt, tadellos dazustehen, und ich bin gewöhnt, so zu leben.« Er machte eine Geste über das behaglich und elegant eingerichtete Zimmer. »Das soll ich mir nun abgewöhnen oder einen Beruf ergreifen. Sakrament! Und gerade in diesem Moment läuft mir ein Weib über den Weg.« Burmann hatte mit mehr Teilnahme zugehört, als er sich anmerken lassen wollte, aber nun lächelte er. »Für das du viel Geld ausgeben möchtest, nicht wahr? Lieber Junge, einstweilen ist sie dir doch nur über den Weg gelaufen. Wer weiß, ob du sie überhaupt wieder siehst. Mir scheint, du brauchst dir einstweilen noch keine Sorgen über eure gemeinsame Zukunft zu machen.« »Und Phantome sind vielleicht nicht so anspruchsvoll«, sagte Frau Käthe tröstend. »Ich bitte euch, lasst eure Witze.« Henning zog nervös die Brauen zusammen, warf einen Blick auf die Uhr und stand auf. »Ich finde sie schon noch. Ach, schell doch dem Josias, da du gerade bei der Tür stehst, Hans. Ich denke, wir ziehen uns jetzt um und gehen essen. Frau Käthe wird inzwischen das Handschreiben meines Vaters lesen. Ich lade Sie zu einem guten Abendessen ein, Frau Käthe. Nicht zum Soupieren, um Sie nicht mit Nini auf eine Stufe zu stellen. Sie sollen selbst Restaurant, Menü und alles, was Sie wollen, bestimmen. Und nachher beim Kaffee reden wir ein ernstes Wort über die Zukunft. Ihr müsst mir ein wenig raten. Das nützt ja doch nichts, Henning. Ihre Zukunft, die wird doch immer nur von Ihren Renten abhängen. Außerdem wird es mir nachgerade langweilig, dass Ihr mich immer nur in Euren ernsten Angelegenheiten zu Rate zieht. Jetzt möchte ich auch einmal die Frivolen mitmachen. Lieber helfe ich Ihnen Lucy suchen.